fängt an. Und dann fragst du dich, wo geht's lang? Was will ich? Was mach ich jetzt? Wie fang ich's an? Und voller Tatendrang machst du die Augen auf. Mach sie auf, mach die Augen auf. Und dann sagst du mal, oh Mann, was ich machen kann, kann ich machen. Du wirst lachen. So einfach sind die Sachen zu betrachten. Und ich weiß, dass du weißt, du kannst es machen. Denn die 24 Stunden sind die Zeit, die du hast. In der befreit vom Ballast und die Zufriedenheit verbrast. An wen? Egal an wen. Was den? Nein, egal an wen. Was dir ist egal, wenn sich die Leute auf die Nerven gehen. Denn du bist locker cool wie eine Beruhigungstablette. Und nicht wie der Typ, der hupt, weil du nicht fährst, wie er's gern hätte. Die Musik ist ihm zu laut, weil er aus dem Fenster schaut. Doch diese Tage ist deine Party, die dir kein Nachbar versaut. Du bist der Chef auf deinem Fest. Du bist der Boss, du bist der Held. Was kümmert dich der Rest? Du bist zu geil für diese Welt. Du bist zu geil, du bist zu geil. Du bist zu geil für diese Welt. Du bist zu geil, du bist zu geil. Du bist zu geil für diese Welt. Du bist zu geil, du bist zu geil. Du bist zu geil für diese Welt. Du bist zu geil, du bist zu geil. Du bist zu geil für diese Welt. Die Nacht ist um und stumm. Denkst du dir, was kommt rum, wenn ich rumme? Wenn ich abhänge, frage, nehm ich mir das krumm. Du machst die Augen auf, mach sie auf, mach die Augen auf. Und dann fragst du mal, oh Mann, ob ich das auch so machen kann. Kann ich sein wie die anderen? Muss ich wie die anderen sein? Oder muss ich alleine wandern? Gibt es eine Antwort? Nein, du schaust in dich allein hinein und plötzlich wird es still. Hey, ich weiß, was ich bin und ich muss machen, was ich will. Wann? Jetzt mal! Wann? Jetzt! Richtig, denn du sagst, ich kann. Alles andere ist nicht wichtig, jetzt kommt es auf dich an. Denn du brauchst sie zu vergleichen, denn was gibt schon zu erreichen? Lass die Zeit deines Lebens nicht nur einfach so verstreichen. Sonst verschwindet sie, ist weg, kommt nicht wieder. Ist um Sack, ohne Sinn und ohne Zweck. Dreck, wie ein ungedeckter Scheck. Egal, was der Mensch von gegenüber von dir hält, da stehst du drüber. Warum? Du bist zu geil für diese Welt. Du bist zu geil, du bist zu geil. Du bist zu geil für diese Welt. Du bist zu geil, du bist zu geil. Du bist zu geil für diese Welt. Du bist zu geil, du bist zu geil. Du bist zu geil für diese Welt. Du bist zu geil, du bist zu geil. Du bist zu geil für diese Welt. Dafür, vor der Tür, steht du hier, ist dein Gespür. Sag dir runter mit der Schminke, mit der Klinke drück die Tür. Drück sie auf, mach die Türe auf, stoß sie auf. Zack, bei dir ist alles im Alles, im Alles, im Alles im Lack. Bei dir geht's ab und du sagst, Mann, oh Mann, sieh mal an, was ich so alles machen kann. Ist alles, was ich kann, ist alles, Mann. Denn du fühlst, was du willst, weißt, was du willst. Tief in dir drin, kommt dir in den Sinn, jetzt weiß ich, was ich bin. Ich bin zu geil, du bist zu weit. Ich bin zu geil, wie viel zu geil, na viel zu geil. Für was du geil, zu geil für diese Welt. Du bist zu geil, ich bin zu was, du bist zu geil. Zu geil. Na viel zu geil. Für was zu geil? Zu geil für diese Welt. Du weißt, ich weiß, du lebst dein Leben nur einmal, nur einmal, nur einmal. Es ist egal, was andere sagen. Hey, du hast die Wahl. Du bist der Star in deinem Film. Deine Geschichte ist wahr. Der Film heißt Leben und in deinem Leben bist du der Star. Du drehst den Film dein Leben lang und schaust ihn nur einmal an. Du bist der Hauptdarsteller, Regisseur, der Kameramann. Und du bist ganz nah bei dir und du machst, was dir gefällt. Ich schätze mal, du bist wie wir zu geil für diese Welt. Du bist zu geil, du bist zu geil. Du bist zu geil für diese Welt. Du bist zu geil, du bist zu geil. Du bist zu geil für diese Welt. Du bist zu geil, du bist zu geil. Du bist zu geil für diese Welt. Du bist zu geil, du bist zu geil. Du bist zu geil für diese Welt. Du bist zu geil, du bist zu geil. Du bist zu geil für diese Welt. Du bist zu geil, du bist zu geil. Du bist zu geil für diese Welt. Du bist zu geil, du bist zu geil. Du bist zu geil für diese Welt. Du bist zu geil, du bist zu geil. Du bist zu geil für diese Welt. Du bist zu geil, du bist zu geil. Du bist zu geil für diese Welt.